Das Wasser plätschert durch drei Teiche nach unten, eingebettet in eine kleine Steinlandschaft von knapp 10 Quadratmetern. Dunkelrot leuchten die Azaleen im Foyer der Filiale der GLS Bank, der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, gelegen direkt gegenüber der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Mitte. Neben den Wasserspielen liegt Werbematerial, darunter ein Fahrradsattelschutz und ein Päckchen Zwiebelsaatkörner. Aufschrift: Für Heulsusen, die Zukunft fängt am Boden an. Gleich beginnen drei Bankkauffrauen und ein Bankkaufmann ihren montäglichen Arbeitstag. Auf besondere Art und Weise. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Die GLS-Bank gehört zu den sogenannten ethischen Banken, die das Geld ihrer Kunden nur auf moralisch gute Weise anlegen wollen. Gentechnik, Kinderarbeit, Korruption, Kohlestrom, Atomenergie und Waffen, all das steht auf der Verbotsliste. Stattdessen wollen diese Geldhäuser das Allgemeingute befördern. Zum Kern dieser neuen Geldverwalter gehören die GLS-Bank aus Bochum, die Ethikbank aus Thüringen, die Umweltbank aus Nürnberg, die Triodos-Bank und die islamische KT-Bank, beide aus Frankfurt. Seit der Bankenkrise des Jahres 2008 sind diese Banken mit rund 20% pro Jahr gewachsen. Gut 400.000 Kunden haben in Deutschland mittlerweile ein sogenanntes alternatives Konto. Die Bilanzsumme dieser Finanzinstitute stieg auf rund 6 Milliarden Euro. Das erschüttert noch nicht den Bankenmarkt. Die Stadtsparkasse Köln ist viermal so groß. Aber es zeigt, der Anteil wächst. Die ethischen Banken werben mit ihrem finanziellen Kampf für das Gute in der Welt. Geld ist für die Menschen da. Berühr die Welt mit deinem fairen Geld. Heute verändere ich die Welt mit einem Konto bei der GLS Bank. Die Bank für die Umwelt. Jetzt gibt es eine Bank, die nicht spekuliert, sondern sinnvoll investiert. Verbesser die Welt mit fairem Geld. Wie gut sind Ethikbanken? Ein Feature von Peter Kessen. Wir werden einzelne Abteilungen der alternativen und nach eigenem Bekunden ethisch handelnden Banken besuchen. Den Neukundenempfang, das Leuchtturmprojekt, die Kreditabteilungen Bauen und Bildung, das Archiv und die eigenen Investitionen, um zu erforschen, wie die Geldverwalter für das Gute arbeiten wollen. Erste Abteilung, der Neukundenempfang. Die ethischen Banken präsentieren sich als Direktbanken für den Neukunden zumeist nur im Internet. Eine Bank wirbt mit besonderen Neukundenempfängen. Die nach eigenen Worten erste sozial-ökologische Bank der Welt, die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken aus Bochum, kurz GLS Bank. 1974 gegründet, mit anthroposophischen Wurzeln, Bilanzsumme rund 3,6 Milliarden Euro Ende 2014. So, alle da? Ja. Wie fange ich an? So voll war der Raum noch nicht. Heute findet der Neukundenempfang in der Eisdiele I Am Love im Bochumer Stadtteil Ehrenfeld statt. Hell und modern wirkt der Laden, mit sorgsam eingebauten Brüchen. Die Theke ist mit alter Pappe verklebt, aufgeschnittene Fußbälle dienen als Lampenschirme. An den Wänden leuchten Farbfotos, auch von protestierenden Bürgern vor Polizeiwasserwerfern. Herzlich willkommen, wirklich ganz herzlich willkommen zum Neukundenempfang der GLS-Bank. Ja, die Neukunden sind vielleicht zur Hälfte über 60 Jahre. Ein gutes Drittel sind Jüngere, um die 30 Jahre. Filialleiter Thorsten Holstein erzählt zunächst von den frühen Jahren der Bank. Die Wurzeln liegen in den 50er Jahren, als der spätere Gründer Ernst Barkow erst eine Waldorfschule finanzieren wollte und dann eine Bank gründete. Anthroposophen ergriffen die Initiative. Die anthroposophische Philosophie ist umstritten. Die Anhänger glauben an eine lebenspraktische Alternative. Kritiker sehen eine elitäre Esoterik. Die anthroposophische GLS-Bank investiert seit ihrer Gründung im Jahr 1974 in die biologische Landwirtschaft, alternative Energien, Wohnen, Soziales und Bildung. Eine Alternative will man sein. Darum haben die Filialmitarbeiter der GLS-Bank Bochum auch gerade den biologisch-dynamischen Dottenfelder Hof besucht. Wir durften die ganzen Tiere dort striegeln. Uns hat sich der Eindruck verfestigt, die Tiere, die dort leben, die sind zutraulich, die sind absolut nicht nervös. Die Hühner haben dort sicherlich mehr Platz, als wenn man morgens früh hier mit der U-Bahn unterwegs ist. Ja? Da hat ein Huhn hat 15 Quadratmeter Bodenfläche zur Verfügung. Also die haben die Neukunden erfahren nichts darüber, wie der Dottenfelder Hof wirtschaftet und welche Ökonomie dort den Alltag bestimmt. Es scheint eher darum zu gehen, ein Gefühl dieser guten anderen Landwirtschaft zu vermitteln. Fast scheint sie auf der Haut spürbar, die warme, herzliche Atmosphäre des Neukundenempfangs. Nicht die Zahlen, die kalten Münzen, nein, der gute Wille der Menschen scheint als Herz dieser Bank zu schlagen. Zum Ende des Empfangs betritt der Besitzer der Eisdiele, Kevin Kuhn, die Bühne. Da hinten ist noch eine Meldung, bitte. Ja, I'm Love. Die Eisdiele mit viel Bio und Vegan ist ein Erfolg, seit knapp 3 Jahren. Möglicherweise auch, weil es dem Betreiber ja nicht nur um Eis und Einnahmen geht. Da geht man auch schnell im spirituellen oder im sonstigen Bereich. So. Und Liebe ist einfach das Element, was alles zusammenhält. Das ist auch ein tolles Zitat, mit dem ich vielleicht schon schließen kann, von Mutter Teresa. Das ist sehr hochgegriffen, aber das ist toll. Das ist sehr geerdet und sehr, sehr echt. Lass nie zu, dass du jemandem begegnest, der nach dieser Begegnung nicht glücklicher ist als vorher. Und das ist halt auch hier so den Anspruch, den ich mit dem Laden verfolge. Einfach. Die Leute kommen halt rein, gestresst von der Arbeit, ziehen manchmal so eine Fleppe und gehen raus mit einem Lächeln. In der Bochumer Eisdiele hat es funktioniert. Das gefühlvolle, utopische Geldanlegen. Manchmal bergen die guten Gefühle, aber auch harte Geschäftsrisiken. Zweite Abteilung. Ein Leuchtturmprojekt als Weltpremiere und die Untiefen des Alltags. Die Ethikbank aus Thüringen entstand im Jahr 2002 als Zweigniederlassung der Volksbank Eisenberg und verfügte 2014 über Einlagen und Kredite in Höhe von rund 204 Millionen Euro. Sie verkündet auf ihrer Website, eine Weltneuheit finanziert zu haben. Gleich 2 Einfamilienhäuser haben wir im sächsischen Freiberg finanziert, deren Konzept in den Medien als Weltneuheit gefeiert wurde. Es handelt sich um das erste bezahlbare, energieautarke Haus, das sich komplett selbst mit Elektroenergie und Wärme versorgt. Allein aus der Kraft der Sonne. Unabhängig vom öffentlichen Stromnetz, von fossilen Brennstoffen, von Gas oder Öl. Im Sommer 2013 weihte der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich das energieautarke Haus in Freiberg bei Dresden ein. 2, 3. Ich glaube, dass es sehr viele junge Familien gibt, die über Lösungen nachdenken, die nach Autarkie suchen, die einen Beitrag leisten wollen für Umwelt- und Klimaschutz. Gebaut hat das energieautarke Haus der Ingenieur Timo Leukefeld mit dem Geld der Ethikbank. Das war eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Ich hatte vorher schon eine größere Firma, die im Bereich der Solarwärme unterwegs war, mit 40 Mitarbeitern. Und durch eine politische Entscheidung, nämlich das Schließen des Fördermitteltopfes, musste ich mit meiner Firma Insolvenz anmelden. Und wenn Sie einmal eine Insolvenz hatten und dann zu Banken gehen und eine Finanzierung erbitten, sind das sehr ernüchternde Erfahrungen, also im Prinzip Ablehnung. Und die Ethikbank war am Ende die einzige, die gesagt hat, okay, von der Sicherheit her ist nicht allzu viel da, aber wir glauben an diese Idee. Das Heim der Familie Leukefeld wirkt wie ein modernes Einfamilienhaus. Weiß strahlend, fast wie ein Schild, ragt das steile Hausdach mit den Sonnenkollektoren in den Himmel. Wir stehen hier direkt vor dem energieautarken Gebäude und man sieht sehr dominant ein sehr steiles, nach Süden ausgerichtetes Dach, auf dem im oberen Teil Sonnenwärme, im unteren Teil Sonnenstrom erzeugt wird. Wir laufen jetzt vorbei, hier rechter Hand an einem großen Kasten. Das energieautarke Haus basiert auf einer Kombination von Solarthermie, Speichern für Strom und Wärme und Photovoltaik. Das energieautarke Haus soll rund 100.000 Euro teurer als ein vergleichbar großes Eigenheim nach dem Energiestandard KfW 70 sein, recherchierten die VDI-Nachrichten, die vom Verein Deutscher Ingenieure und der Verlagsgruppe Handelsblatt finanziert werden. Jetzt gehen wir von hinten in das Gebäude rein. So. Hier im Erdgeschoss haben wir so relativ offen gebaut. Das heißt, Küche und Wohnzimmer sind ohne Wände dazwischen ein großer Bereich. Das ist so. Mit der offenen amerikanischen Küche, den großen Fenstern zur Gartenterrasse, wirkt der Raum wie moderne, luxuriöse Innenarchitektur. Anders sind nur die Wände. Wir haben hier mitten im Haus das Eckige ins Runde gebracht. Das heißt, man sieht hier in der Mitte runde Wände. Hinter dieser runden Wand verbirgt sich ein Langzeitwärmespeicher, der 6 Meter hoch ist, der vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss geht. Und der kann wirklich die Sommersonnenhitze aufnehmen und diese Sonnenwärme speichern. Seit dem Jahr 2009 steht ein energieautarkes Musterhaus beim Hersteller Helmer in Hannover. Dazu kommen noch Herrn Leukefelds 2 Häuser hier in Eisenberg. Die komplizierte Technik überwacht Dr. Thomas Storch von der TU Bergakademie Freiberg. Schriftlich äußert sich Dr. Storch auf genauere Nachfrage zu den Unwägbarkeiten der neuen Technik, insbesondere zu möglichen Reparaturkosten in der Zukunft, per Mail. Jedoch zum Beispiel der Stromspeicher ist extrem schwer abzuschätzen, da dessen Zustand, man spricht auch von dessen Gesundheitszustand, sehr von der Belastung, sprich Tiefe und Dauer der Entladung, der Lade-Entladezyklen, Temperatur etc. abhängt. Von letzterem gibt es zwar Erfahrungen der Hersteller, aber in Kombination mit so einem Hausprojekt eigentlich nicht, beziehungsweise zu wenig. Das energieautarke Haus ist keine rein wissenschaftliche Pilotstudie. Es ist ein Produkt auf dem Häusermarkt und will neue Käufer finden. Die Interessenten stoßen auf besondere Bedingungen. Das Haus ist deutlich teurer als ein vergleichbares Eigenheim. Es hat für diesen Preis weder Keller noch Dachgeschoss. Wegen der optimalen Sonneneinstrahlung ist ein spezielles Grundstück erforderlich. Die Kosten sollen sich erst nach 13 bis 17 Jahren amortisieren. Der riesige Speicher in der Hausmitte sorgt für runde Wände. Die Reparaturkosten sind noch nicht vollends abschätzbar. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass der Energiepionier Leukefeld mit seinem Vorzeigeprojekt der Ethikbank Schwierigkeiten hat, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Er hat nach rund 6 Jahren wenige Verkäufe vorzuweisen. Wir haben das Musterhaus in Lehrte bei Hannover, wir haben die 2 Häuser und 1, was jetzt verkauft wurde. In gut 5 Jahren hat sich kein privater Käufer für das Einfamilienhaus gefunden. Timo Leukefeld schreibt nach dem Interview in einer Mail, er stehe mit einer Volksbank aus Thüringen und einer Wohnbaugenossenschaft aus Hannover kurz vor dem Abschluss der Kaufverträge für 2 Häuser. Konkrete Namen will er noch nicht nennen. Die entsprechende Volksbank wolle das Projekt auf einer eigenen Pressekonferenz vorstellen. Dritte Abteilung. Der Boom der neuen Bauherren und die Mietpreisexplosion. Die ethischen Banken werben mit einer besonderen Qualität. Gegenüber den herkömmlichen Finanzinstituten geben sie rund das Doppelte von ihren Geldeinlagen wieder als Kredite an die Realwirtschaft ab. Statt den üblichen rund 30% sind es bei den alternativen Geldhäusern zumeist mindestens rund 60%. Die Kunden geben ihr Geld der Bank. 2 Drittel dieser Summe verteilt die Bank dann wieder als Kredit. Die etablierten Banken geben weniger risikoreiche und aufwendige Kredite. Sie investieren eher am Kapitalmarkt. Bei der GLS-Bank fließen 35% in die alternative Energieerzeugung. Dann folgt mit 19% der Bereich Wohnen. Darunter fallen Wohn- und Arbeitsstätten, Wohnprojekte und die Baufinanzierung. Wir sind ja hier auf dem Glutgelände. Das ist ein Teil von Köln-Nippes, also noch ziemlich innenstadtnah. Wir bauen an der südlichen Wand dieser Halle, dahinter bauen wir dann in der Flucht 2 Häuser und das werden 13 Wohneinheiten, ein Gemeinschaftsraum. Hartmut Klein-Schneider steht vor dem großen Baugelände und erklärt das neueste und teuerste Bauprojekt seiner Genossenschaft. Angefangen hat alles gegen Ende der 90er Jahre mit der Bürgerinitiative Nördliche Altstadt. Damals ging es um den Kampf um günstigen Wohnraum. Hartmut Klein-Schneider gründete mit anderen Mitstreitern die Genossenschaft Woge. Die Mitglieder kaufen Genossenschaftsanteile. Mit diesem Geld erwirbt die Genossenschaft dann Wohnraum. 95 Genossinnen und Genossen fanden sich bis heute zusammen. Nur die Hälfte wohnt selbst in den Hausprojekten. 2 Häuser haben die alternativen Bauherren bisher gekauft. Einen Altbau im Agnesviertel und einen in Ehrenfeld. Die Mieter kaufen für rund 400 Euro pro Quadratmeter ihrer Wohnung Genossenschaftsanteile, die aber bei Kündigung wieder zurückgezahlt werden. Zusätzlich zahlen die Genossen noch Miete, die mit rund 8 Euro ungefähr 20% unter dem Kölner Durchschnitt liege. Selbst wenn man für diese Genossenschaftsanteile mal einen Zinsverlust berechnet, wird man immer noch deutlich im Mietspiegel bleiben, sodass das für das Viertel noch immer sehr günstig ist. Also man muss in Köln mittlerweile mit Mieten am renovierten Altbaubestand natürlich von 10 Euro problemlos rechnen oder mehr. Einen Hauskauf hat die GLS-Bank aus Bochum finanziert. Beim neuen Gebäude auf dem Klutgelände wird alles anders. Die Genossenschaftsanteile pro Quadratmeter steigen von rund 400 auf 700 Euro. Die Gesamtkosten pro Quadratmeter betragen rund 3.900 Euro. Herr Klein-Schneider wird da auch einziehen mit seiner Frau. Die Miete soll langfristig niedrig sein. Im Moment beim Bezugsbeginn werden sie schon relativ hoch sein. Wir rechnen mit einer Nettomiete zwischen, je nach Finanzierungsmodell, 10,50 Euro kann man grob sagen und 12 Euro netto. Das heißt, da kommen nochmal 2,20 Euro für Nebenkosten, Heizung etc. drauf. Aus Nippes werden sich nicht allzu viele Leute das auch leisten können. Zentral ist, dass die Bewohner des neuen Hauses nur ihre Genossenschaftsanteile verkaufen können, aber nicht die Wohnung mit Gewinn. Diese Verkaufssperre haben die anderen neuen Baugruppen auf dem Gelände nicht, weil sie Eigentümergemeinschaften sind. In Deutschland gibt es mittlerweile rund 5000 Baugruppen. Auf der Berliner Website Cohousing finden sich auch die GLS-Bank und die Umweltbank als Partner und als Finanzierer dieser Hausprojekte. Eine Baugruppe oder Baugemeinschaften sind die Alternative zum herkömmlichen Kauf einer bereits fertigen Eigentumswohnung von einem Bauträger. Mehrere Parteien gründen eine Baugruppe, planen und finanzieren das Haus selbst. Resultat: Die Wohnungen sind individueller gestaltet und kosten weniger. Das Wachstum der Baugruppen hat große Auswirkungen auf das Leben in den Innenstädten. Das hat die letzte aktuelle Untersuchung zur Problematik herausgefunden. Der Sozialwissenschaftler André Holm von der Humboldt-Universität in Berlin wertete Ende 2010 Daten des Berliner Senats über den Wohnungsbau aus. Dabei kam heraus, dass mehr als ein Drittel aller neu gebauten Eigentumswohnungen innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes in Baugruppen realisiert wurden. Die Baugruppen führen nach dieser Studie zu einer, Zitat, überdurchschnittlichen Bodenverwertung. Sie fördern den Umwandlungsanreiz in Eigentum und verursachen eine Verringerung preiswerter Mietwohnungsangebote und verringern die Bauflächen für einen sozialen Mietwohnungsbau. Ein wichtiger Bankpartner der Berliner Baugruppen ist die Bochumer GLS Bank. Der Berliner Filialleiter Werner Landwehr beobachtet ein wachsendes Geschäftsfeld. Und da wir traditionell im Wohnbereich viel finanziert haben, ist das auch ein Thema, was im Prinzip mit dem Wachsen der Baugruppen auch bei uns immer stärker mitgewachsen ist, sodass wir da also ein Spezialist an der Stelle mittlerweile auch sind. Ich würde aber mal schätzen, dass fast die Hälfte der neuen Finanzierungen im Bereich Wohnen Baugruppen sind. Ja? Und sich das auch enorm entwickelt hat. Aber wir haben auch klassische Genossenschaften, wo eben die Menschen sagen, nein, gar kein Eigentum. Werner Landwehr sieht die negativen Auswirkungen der Baugruppen auf die Mietsteigerungen in der Stadt. Die Tendenz der sogenannten Gentrifizierung, also der Mietsteigerungen und Aufpolierung von Quartieren, den verstärken auch die Baugruppen. Ja, das ist richtig. Also man muss sich darüber im Klaren sein. Man hat keine Veränderung im Hinblick auf die Bodenfrage und deren möglichen spekulativen Charakter. Ich habe in der Baugruppe in aller Regel keinerlei Restriktionen, dass mit einer Aufwertung der Quartiere jemand den Spekulationsgewinn durch Veräußerung realisiert. Andererseits seien Baugruppen auch Erneuerer, Gestalter eigenen Wohnraums jenseits der Norm. Und das ist auch der Punkt, warum das für uns interessant ist, weil das auch eine Art ist, wie die Bürger eben aktiv ihre Stadt selber ergreifen und gestalten. Wir schreiben denen nicht vor und sagen, wenn ihr nicht das und das und das, dann machen wir das nicht. Also das widerstrebt auch dem Freiheitswunsch der Menschen. Ein Hausbau soll ja zuerst das Leben der eigenen Familie verbessern. Vor allem damit werben die etablierten Bausparkassen. Es geht um die eigenen vier Wände. Die ethischen Banken wollen aber nicht in erster Linie privates Glück, sondern das Allgemeingute. Das bei der GLS Bank immer noch verbreitete Genossenschaftsmodell blockiert die Immobilienspekulation. Etliche Baugruppen gehen auch soziale Verpflichtungen ein, zum Beispiel für alte und kranke Menschen. Trotzdem verschlechtern die Baugruppen auch die Mietbedingungen für weniger Wohlhabende. Hier findet auch eine harte Kritik ihr Material. Aus dieser Perspektive finanzieren die ethischen Banken die Bauprojekte von hochgebildeten Wohlhabenden, die für die Geringverdiener mitunter Mietsteigerungen und Umzug bedeuten. Vierte Abteilung, Kreditabteilung. Von schönen Schulen und ihren Kosten. Heute bastelt die dritte Klasse der Waldorfschule in Erftstadt bei Köln Laternen. Fünf Mütter helfen den Kindern beim Zuschneiden und Kleben. Die Waldorfschule Erftstadt liegt zwischen Feldern und Laubwald. Ein Dutzend modern verschachtelte Gebäude leuchten in wässrigen Gelb- und Rosetönen. Darunter auch ein Kunstgebäude und ein Gartenbaugebäude. Im Sommer blüht ein Sonnenblumeneingang. Mein Name ist Babsi Großer. Ich bin Mutter von drei Kindern, die mittlerweile seit diesem Sommer alle drei hier auf dieser Schule sind. Wir wünschten uns halt einfach, dass Familienleben noch möglich ist. Und was wir mitbekommen haben von anderen Schulen, gerade vom Gymnasium, dass der Druck einfach extrem gewachsen ist seit dem G8, und das wollten wir einfach nicht. Kindheit ist mehr als nur für die Schule da zu sein. Was wir an dieser Schule so toll finden oder am Waldorf-Konzept ist einfach, dass in den normalen Staatsschulen wird halt extrem Wert drauf gelegt auf Englisch, Mathe, Deutsch. Und ich sage halt, der Mensch ist mehr als Englisch, Mathe, Deutsch. Der Mensch ist auch noch Musik und Theater und kreativ und handwerklich. Die Waldorfschulen werden vor allem von den Ethikbanken mit anthroposophischen Wurzeln finanziert. Vor allem von der GLS Bank und der Triodos Bank, die sich als größte Nachhaltigkeitsbank Europas versteht. In Erftstadt war es die Triodos Bank. Rund 4,5 Millionen Euro flossen an die Schule. Georg Schürmann, Geschäftsleiter in Deutschland, zu den Bedingungen der Schulfinanzierung. Also das ist für uns ein wichtiger Aspekt, dass wir hingucken, dass es eben nicht eine Schule ist, die exklusiv sich positionieren. Ja, und natürlich ist bei privaten Schulen immer ein elterlicher finanzieller Beitrag erforderlich. Und darauf achten wir schon, dass wirklich ein Zugang zu diesen privaten Schulen auch möglich ist. Der Schulbesuch soll unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern sein. Und das bedeutet auch, dass wir eine Beitragsordnung haben für die Eltern, die das berücksichtigt. Die Eltern können frei entscheiden, wie hoch ihr Beitrag ist für die Schule. Und es ist eben kein festes Schulgeld, sondern es ist ein freiwilliger Beitrag zu den Schulbetriebskosten. Geschäftsführer Matthias Nantke, Waldorfschule Erftstadt. Wir haben als Richtwert, wenn ein Kind die Schule besucht, 5% vom Familienbruttoeinkommen. Aber wir überprüfen das an keiner Stelle. Und die Eltern entscheiden dann selber. Und wenn zwei Kinder die Schule besuchen, dann sind es 7%. Also wir haben Kinder mit Migrationshintergrund, aber der prozentuale Anteil bei uns ist mit Sicherheit sehr viel geringer als an den öffentlichen Schulen. Das ist aber nicht etwas, was von uns so gesteuert ist, sondern ich glaube, dass sich das tatsächlich dadurch ergibt, dass wir eine Schulform sind, die nicht sozusagen der Standard ist in Deutschland. Das ist schon recht gemischt, wobei die untere Schicht und auch die Kinder mit Migrationshintergrund ist hier einfach nicht so. Und ich glaube, das ist wirklich dieser Grund, dass man muss sich ja auch kundtun und ja auch einen Grund für sich finden, warum will ich jetzt eine andere Schulform haben. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich mich irgendwie auch damit auseinandersetze. Und das ist vielleicht auch dann da in diesen Schichten nicht so gegeben. Ungefähr 30% unseres Haushaltes müssen wir über Elternbeiträge finanzieren. Das ist kein kleiner Betrag und belastet die Eltern natürlich schon sehr stark. Das erste Kind auf der Waldorfschule kostet die Eltern monatlich rund 250 Euro im Durchschnitt. Für das zweite Kind zahlen sie meist weniger als die Hälfte. Der Bund der Freien Waldorfschulen hat einen Durchschnittsbeitrag pro Kind von 156 Euro errechnet. Die bis dato letzten Untersuchungen über die Zusammensetzung von Waldorfschülern stammen aus dem Jahr 2005. Durchgeführt vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, das zur Gewalt an Schulen geforscht hatte. In einzelnen Schulen herrschte ein Migrationsanteil, der 10-mal niedriger als in staatlichen Schulen war. Es geht wirklich um die Werte. Das sind im Prinzip ja auch die Werte, die wir aus der Französischen Revolution erkennen. Triodos Geschäftsleiter Georg Schürmann geht es um die Werte der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dagegen sieht Marlies Thepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Waldorfschulen als Teil der Privatschulen, die exklusive Bildung immer erfolgreicher anbieten. Mittlerweile lernen hier fast 9% der Kinder und Jugendlichen. Der Elternbeitrag ist natürlich schon auch ein Selektionsmechanismus. Also wir sagen ja, Gemeinnützigkeit kann eigentlich nur anerkannt werden, wenn es unter 100 Euro im Monat Schulbeitrag liegt. Das ist aber nicht überall der Fall. Und wenn man den Vergleich sieht mit den USA, mit England, mit Chile, mit anderen Staaten, in denen das Privatschulwesen stark ist, dann sieht man, dass die ärmeren Kinder an den öffentlichen Schulen sind und die Kinder von reicheren Eltern an den privaten Schulen. Eine Sonderung nach Einkommen der Eltern darf es vom Grundgesetz her ja nicht geben. Dabei ist der Staat vielleicht in der Kontrolle zu schwach. Die Kreditprojekte der Ethikbanken finanzieren viele ökologische und soziale Projekte. Aber es sind häufig exklusive Dienstleistungen und Produkte. Teure Eigentumswohnungen, Privatschulen mit monatlichen Elternbeiträgen, höherpreisige Alternativenergien, Bioprodukte jenseits des durchschnittlichen Preisniveaus für herkömmliche Lebensmittel. Das scheinbar Gute für alle Menschen erweist sich eher als Gutes für wenige Menschen. Der Markt des Guten hat seine Grenzen. Nur wer besser verdient, kann sich dieses Gute komplett leisten. Fünfte Abteilung, Kreditabteilung. Eine ethische Bank, die gar keine Probleme mit der Kapitalanlage will. Was haben wir hier noch, was besonders wäre vielleicht für eine Bank? Wir haben einen Gebetsraum. Wir können auch gerne mal einen Schritt reingehen. Unspektakulär, aber Sie sehen, wir haben hier einen Teppichboden ausgelegt. Die Gebetsrichtung ist natürlich gen Mekka. Marketingchef Ferhat Aslanoglu führt durch die Räume der KT-Bank im 16. Stock eines Frankfurter Hochhauses. Die KT-Bank begann im Frühjahr des Jahres 2015 ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland als erste islamische Vollbank. Also das Zinsverbot im Islam ist ja etwas, was mit der Offenbarung den Muslimen auferlegt worden ist. Geschäfte müssen transparent und nachvollziehbar sein. Hochspekulative Geschäfte sind ebenfalls verboten. Warum hat das der Islam bis heute gelebt? Ich denke, dass der Islam sich in seiner reinen Form bis heute erhalten hat, aufgrund der Tatsache, dass der Koran nicht verändert wurde. Aber der Punkt ist, dass diese Banken das eben wirtschaftlich sehr geschickt umsetzen. Andreas Löffler, Professor für Bankwirtschaft an der Freien Universität Berlin. De facto besteht der Witz der KT-Bank und anderer islamischer Banken darin, dass sie Finanzinstrumente gefunden haben, mit denen man auf den ersten Blick einen nominalen Zins vermeidet. Ich würde das nicht als Umgehung bezeichnen, das ist ein unfaires Wort, das stimmt so nicht. Aber es ist eine sehr innovative Form, mit einer jahrtausendealten Religion und deren Werten umzugehen. Die KT-Bank achtet auf universell ethische Werte, die im Wertekanon des Islam vereinbar sind. Das sind eben Dinge wie Zinsverbot oder auch eben alle Unternehmen oder Anlageformen, die spekulativ sind, hochspekulativ sind oder auch einen Glücksspielcharakter haben. Darüber hinaus gibt es eine Negativliste, an der wir uns orientieren. Wir investieren in verschiedene Branchen eben nicht. Dazu gehört zum Beispiel die Waffenindustrie, die Pornoindustrie, Lebensmittelspekulationen sind ausgeschlossen. Natürlich gibt es keine Anlageformen in Kinderarbeit, aber auch die Alkohol- und die Schweinefleischindustrie gehören hier zu der Negativliste mit dazu. da unser Geschäftsprinzip ja immer auf Realgütern basiert, sind alle Kredite gesichert mit reellen Gütern. Vielleicht machen wir das mal anhand eines Beispiels fest. Ein Kunde möchte ein Auto finanzieren. Bei einer konventionellen Bank würde er einen Kredit aufnehmen mit einer gewissen Laufzeit und würde im Prinzip dann den Kreditbetrag in Raten inklusive der Zinsen an die Bank zurückzahlen. Anders beim Islamic Banking. Islamic Banking bedeutet, dass wir als Händler auftreten. Wir kaufen das Auto und verkaufen es mit einem Gewinnaufschlag oder einem Finanzierungsaufschlag an den Kunden weiter. Es gibt ein spezielles Geschäft im Islam, das eine reine Finanztransaktion ist, bei dem keine realen Güter involviert sind, das nach den Regeln der islamischen Religion verboten ist. Und die islamische Bank macht das dann so, dass sie dieses Geschäft abwickelt, aber pro forma dabei ein realer Gegenstand, zum Beispiel ein Kühlschrank, ein Fernseher oder gar ein Haus, für kurze Zeit den Besitzer wechselt. Und dieser reale Gegenstand existiert auch. Also es kann durchaus sein, dass hier oder da ein bisschen Schindluder betrieben wird. Also, weil Islamic Banking ist ja ein weites Feld. Ja? Ich kann nur für die KT Bank sprechen. Ein sehr konservatives Unternehmen. Konservativ in der Hinsicht, dass man sich strikt an die Islamkonformität hält. Verboten ist verboten und dann hält man sich da auch daran. Die Kunden und Kundinnen sind nach den ersten Erfahrungen der Bank nicht überwiegend aus der Türkei, sondern aus arabischen Ländern. Es sind Geschäftsleute, die Maschinen und Rohstoffe erwerben oder Privatleute, die Autos und Häuser kaufen. Da im Gegensatz zu den anderen ethischen Banken die stärkere Fokussierung auf eine positive Liste fehlt, birgt das Geschäftsmodell erst einmal weniger Untiefen. Sechste Abteilung. In der Filiale. Ein Kundengespräch. Jetzt geht es darum, eben ordentliches Geld anzulegen und dann will ich es halt eben sinnstiftend anlegen und nicht, wo es mir darum geht, dann viel Rendite zu machen und viel Geld daraus scheffeln zu wollen, sondern einfach quasi nicht nur für meine Zukunft, sondern auch für die Zukunft meiner Kinder und, also vielleicht Kinder, anzulegen Kinder und dann daraus vielleicht ein bisschen was zurückzubekommen und trotzdem auch noch was Gutes zu tun. Also ja, das ist schön. Einfach das Ziel. Mhm. Der hundertprozentige Aktienfonds, der GLS Bank Aktienfonds, die Summe, die Sie hier investieren wollen würden, die wäre also risikobereit investiert. Das heißt auch, dass wir hier auf einer höheren Schwankungsskala sind, als jetzt zum Beispiel so eine Mischfonds. Der kann Ihnen auch mal um 50% einbrechen. Mhm. Ne, so wie schon passiert. Ja, ja. Und dann ist es ein erstes Beratungsgespräch zwischen der Bankkauffrau Nina Kessin und dem Studenten Matthias Döhm in der Filiale der GLS Bank in Berlin. Ich will den Bankwechsel gerade, um eine andere Philosophie zu leben und mich einfach auch für die Zukunft, für die nachhaltige Zukunft zu engagieren. Und das hat mir jetzt viele Möglichkeiten gezeigt, was man tun kann. Das heißt, es wird einem auch richtig bewusst gemacht und sagt, du legst dein Geld gut an, aber es kann halt in die Hose gehen. Siebte Abteilung. Anlagenkonflikte. Guten Tag, hier ist die Ethikbank. Ja. Nein, Sie müssen sich nur einloggen, wählen dann den Postkorb aus und dann erscheint der Auszug schon immer als neue Nachricht. Sobald dort es ist ja relativ simpel zu sagen, ich bin jemand, der nur an ökologisch wertvolle Projekte Geld gibt und deswegen möchte ich gerne euer Sparbuch haben. Aber wenn Sie dann auf einmal Tausende von Leuten haben, die Ihnen Geld bringen und Sie können dieses Geld nicht ausgeben, haben Sie ein Problem. Und das Problem müssen Sie lösen. Das heißt, also eine normale Bank macht das. Die geht dann eben los und versucht, dieses Geld auch unterzukriegen unter Investoren. Und wenn dann noch der ökologische Aspekt dazu kommt, ist das keine so einfache Sache, das zu organisieren. Dass Sie die Investments kontrollieren müssen, das ist keine triviale Sache. Zwei Ethikbanken streiten sich um das Investment in einen Konzern. Eines unserer Tabukriterien sind Tierversuche für Kosmetika. Hengel selbst betreibt seit 2008 keine Tierversuche, aber Tierversuche werden weiterhin bei den Vorlieferanten von Hengel durchgeführt. Das hat Hengel auch so bestätigt. Insofern ist nach unserem Verständnis Hengel ganz klar ein Fall unserer Negativliste. Der Vorstand der Ethikbank aus Thüringen, Klaus Euler, investiert das Geld seiner Kunden nicht bei Henkel, während Andreas Neukirch, Vorstandsmitglied bei der GLS-Bank, dies doch tut. Seine Antwort auf die Frage, warum die GLS-Bank noch bei Henkel investiert? Also das ist ein Element, das wir wirklich mit ziemlicher Akribie pflegen, nämlich unsere permanente Auseinandersetzung mit diesen offenkundigen Konflikten. Dazu gibt es einen sogenannten Anlageausschuss. Das ist eine Gruppe von Fachleuten. Dort haben wir eingeladen Experten, die viel weitergehend sich ständig damit beschäftigen. Welche Konfliktfelder tauchen auf? Also wir bitten dann die Experten, alle Informationen zu sichten, mal Einschätzungen abzugeben, wo ist etwas noch vertretbar, wo vielleicht nicht. Ja, sicher. Henkel braucht für seine Kosmetika und seinen Waschpulver sehr viel Palmöl als Ersatz für das Erdöl, war also eigentlich ein ökologischer Schritt voraus für Henkel. Antje Schneeweiß von Südwind aus Bonn, einem Forschungsinstitut, das stark von der evangelischen Kirche unterstützt wird. Nun weiß man, dass die starke Ausweitung des Anbaus von Palmöl zu großen Umweltschäden und auch zu Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern kommt. Das ist Henkel bewusst. Die Lösungen, die Henkel dort im Moment ansetzt, sind nicht weitreichend genug. Man müsste dort als Investor, und da sind eigentlich auch die Alternativbanken zu aufgefordert, sich engagieren gegen den Unternehmen, im Hinblick auf die Palmölproblematik bei Henkel deutlich aktiver zu werden, als das Unternehmen es im Moment ist. Von allen in diesem Feature von Kritikern angesprochenen Unternehmen nimmt Henkel am ausführlichsten zu der Problematik Stellung. Henkel verweist auf Verbesserungen bei der nachhaltigen Palmölproduktion. Beispielsweise ein dreijähriges Projekt in Honduras, zusammen mit der Entwicklungsorganisation Solidaridad, das die gesamte Landesproduktion umstellen soll. Tierversuche ließen sich aber wegen der Sicherheit für die Verbraucher nicht vollständig abschaffen. Henkel betont, weder deutsches noch europäisches Recht zu verletzen. Die größten Widersprüche finden sich mit Blick auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Diese staatliche Förderbank gehört zu den größten Kreditgebern für das ökologische Bauen in Deutschland. Gleichzeitig ist das Institut in für die Ethikbanken schwierigen Geschäftsfeldern tätig. Die KfW ist ein richtiger Problemfall, weil sie eben auf sehr viele, sehr gute Investitionen im ökologischen Bereich verweisen kann, auch weltweit. Und ist im Bereich Kohleinvestments noch aktiv, hat dort viel Kritik bekommen. Wir sehen da eine gewisse Bewegung auch bei der KfW. Man kann das Ganze natürlich so sehen, dass man sagt, da ist in Kohle investiert und in Waffen investiert. Wir machen das grundsätzlich nicht. Das ist die Haltung der Ethikbank. Im anderen Fall sieht man, da ist Bewegung drin. Wir engagieren uns weiter dafür, dass die Bank sich verändert. Und das ist eben eher die Haltung von anderen Banken. Ethikbank-Vorstand Klaus Euler. Sehen wir kritisch bei einer KfW sicherlich hinsichtlich der Förderkredite im erneuerbaren Energiebereich positiv zu beurteilen ist. Aber eine KfW finanziert hier und da auch ein Staudammprojekt, was Umwelt- und Gesellschaftsstrukturen zerstört. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verweist in einer Stellungnahme auf ihre umfänglichen Nachhaltigkeitsprüfungen. Generell nehme die Bank Kritik sehr ernst und arbeite an Verbesserungen. Die Förderbank investierte nach eigenen Angaben zwischen 2006 und 2014 in Kohlekraftwerke rund 2,9 Milliarden Euro. Zudem hält die KfW Anteile an Europas zweitgrößtem Rüstungskonzern, der Airbus Group, vormals EADS. Fairerweise muss man dazu sagen, dass hinter dieser Beteiligung keine unternehmerische Entscheidung stand, sondern eine politische durch die Bundesregierung. Jetzt muss man sich fragen, an welcher Stelle kooperiert man denn wirklich? So. Wir haben überhaupt keine Ambition, an den Stellen zu kooperieren, wo sie in der Kernkraft noch aktiv ist und ich weiß nicht wo alles. Wo gibt es Förderaktivitäten, die mit unseren identisch sein können? Und das ist für uns dann die Priorität. Die Bochumer GLS-Bank hält von der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgegebene deutsche Staatsanleihen. Und sieht die KfW als sehr wichtigen Partner bei der Förderung der erneuerbaren Energien und der Finanzierung von Wohnraum. Das Alleinstellungsmerkmal der Ethikbanken bleibt aber, dass die Eigenanlagen auch in kritischen Fällen öffentlich gemacht werden und von den Kunden beeinflusst werden können. Auch die GLS-Bank legt ihre Eigenkapitalanlagen offen und / Investments. Die Ethikbank beendete im Oktober 2007 nach Kundenprotesten ihr finanzielles Engagement bei dem Versicherungskonzern Allianz wegen einer Minderheitsbeteiligung von 0,75% am Rüstungskonzern EADS. Der Ausschluss war das Ergebnis einer Kundenumfrage. Mit 61% plädierte eine große Mehrheit dafür, die Allianz von der Positivliste zu nehmen. Die Allianz erklärt telefonisch auf Anfrage, EADS-Anteile seien nicht prinzipiell ausgeschlossen. Nachhaltiges Investment sei auch bei der Allianz eine Option. Ausgeschlossen seien generell kontroverse Waffen wie Landminen und sensitive Länder. Letzte Abteilung. Das Bankarchiv oder woher das Ethische kommt. Als die Roubettes im August des Jahres 1974 auf Platz 1 der deutschen Hitparade stehen, wird die GLS-Genossenschaftsbank in das Genossenschaftsregister eingetragen. Die anthroposophisch inspirierte Bank beginnt schnell, ihre Projekte zu finanzieren. Waldorfschulen können gebaut und die biologisch-dynamische Landwirtschaft unterstützt werden. Zudem profitierte die GLS-Bank vom Scheitern eines früheren Konkurrenten. Nein, du schließt auf. Hiermit eröffnen wir die erste Ökobank der Welt. So, damit ist die Ökobank eröffnet. Am 2. Mai 1988 eröffnet in Frankfurt die Ökobank. Eine Genossenschaftsbank, die vor allem die Projekte der Alternativszene und Umweltbewegung finanziert. Die Bank ist mit 24.000 Mitgliedern doppelt so stark wie die anthroposophische GLS-Bank. Dann machen die alternativen Finanziers Managementfehler, gehen größere Kreditrisiken ein und geraten so in Schwierigkeiten. Axel Müller-Schnurer von der Düsseldorfer Stiftung Ethikon glaubt aber, dass die linksgrüne Ökobank möglicherweise gezielt vom Markt verdrängt wurde. Belegen kann er den Vorwurf nicht und behauptet, die gescheiterten Kredite der Bank hätte der Bankensicherungsfonds auffangen können, es aber nicht gewollt. So kam es, dass im Jahr 2003 Ökobankkunden von der Bochumer GLS-Bank übernommen wurden. Aus der Perspektive von Axel Müller-Schnurer ein Glücksfall. Und die GLS-Bank ihrerseits hat aber davon in gewisser Weise profitiert, weil sie Kunden der Ökobank übernehmen konnte. Und das war natürlich für die GLS-Bank ein wunderbarer Schub, der ihr auch wirtschaftlich eine ganz andere Größenordnung verschafft hat. Als die Ökobank gegründet wurde, hatten die anthroposophischen Geldverwalter große Probleme, Kreditnehmer zu finden. Am 31.12.1987 hat die GLS-Bank Einlagen von 88 Millionen D-Mark. Rund 40 Millionen liegen aber gar nicht auf dem alternativen Konto, sondern bei der Genossenschaftszentralbank und anderen Banken. Die 40 Millionen D-Mark landeten 1987 vor allem auf den Konten der Genossenschaftlichen Zentralbank für NRW, der WGZ-Bank in Düsseldorf. Die WGZ-Bank investiert vor allem in den Mittelstand und die Realwirtschaft, aber auch in Kohle und die konventionelle Landwirtschaft. Im Jahr 1987 hat sich die Umweltbewegung bereits etabliert. Die WGZ-Bank gehört nicht zur grünen Avantgarde. Also auch die Debatte ist eine, die zieht sich durch die ganzen 40 Jahre. Wie geschlossen oder wie systemintegriert kann eine GLS-Bank agieren? Andreas Neukirch, Vorstand der GLS-Bank. Und zunächst mal gilt für uns alles das, was das Kreditwesengesetz auch jeder anderen Bank vorschreibt. Das heißt, das Kreditwesengesetz sagt, ihr müsst 30% Liquidität bereithalten. Das geschieht dann üblicherweise bei anderen Banken. Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir das als genossenschaftliche Bank nicht irgendwo an die ganz unangenehmen Zeitgenossen der Bankenlandschaft geben müssen, sondern an unsere genossenschaftliche Zentralbank. Und wir haben gemeinsam mit Kirchenbanken dafür gesorgt, dass die WGZ-Bank dann, weil wir ihr Geld anvertrauen, auch einen Mindestqualitätsstandard in ihrer Nachhaltigkeit macht und ist da befriedigend rausgekommen, wesentlich besser als jede andere Bank, die wir uns vorstellen können. Das bedeutet aber auch, dass die nach eigenen Worten erste sozialökologische Bank der Welt rund ein Drittel ihrer Bilanzsumme nicht vollständig kontrollieren kann. Die Kundengelder fließen so indirekt auch in nicht ökologische Investments. Dort hat dann die Bank ihren eigenen Kreislauf. Also jeder, der von uns in diesem Sinne diese Liquiditätsanlage bekommt, also der überwiegende Teil bei der WGZ-Bank, hat dann seine eigenen Geschäfte, mit denen er das weitermacht. Das lässt sich in dieser sozusagen Wechselwirkung der Bankenlandschaft nicht unterbrechen. Klar, könnten bestimmte Energiefragen ein Problem sein. Da könnte der relativ hohe Anteil konventioneller Landwirtschaft, die finanzieren, ein Problem sein. Und trotzdem kann man an dieser Stelle nur Fortschritte machen, wenn man die Stufen, die diese Treppe hat, schrittweise geht. Die anderen Ethikbanken leiten ebenfalls rund ein Drittel ihrer Einlagen weiter, zumeist an die größte genossenschaftliche Zentralbank, die DZ-Bank in Frankfurt. Klaus Euler von der Ethikbank. Ja, diese Liquidität, die ist bei der Zentralbank. Wir brauchen diese Liquidität, wenn ein Kunde Geld abruft. Und die DZ-Bank kann mit diesem Geld für die Zeit, wo es dort liegt, disponieren. Ja. Die DZ und die WGZ-Bank wollen im Sommer des Jahres 2016 fusionieren. Und die drittgrößte Geschäftsbank in Deutschland werden. Die genossenschaftliche Zentralbank, die DZ-Bank aus Frankfurt, verweist auf ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit, meidet auch Investments in bestimmten Branchen wie Glücksspiel und Rotlicht. Wie die WGZ-Bank verfolgt auch die DZ-Bank eine sehr stark an Krediten für den Mittelstand orientierte Politik. Trotzdem gibt es auch Investments, die eigentlich nicht der Generallinie der ethischen Banken entsprechen, meint Thomas Küchenmeister von Facing Finance. Der deutsche Verein Facing Finance will aus eigener Sicht schmutzige Geschäfte der Finanzindustrie öffentlich machen. Also zum Beispiel haben wir festgestellt, dass die DZ-Bank ja Unternehmenskredite vergibt an Mischkonzerne wie ThyssenKrupp oder Airbus. Airbus ist über eine weitere Tochtergesellschaft an Atomwaffenproduktion beteiligt über die MBDA. Dann haben wir ThyssenKrupp als größten Hersteller von U-Booten, die nach Israel, Singapur etc. geliefert werden, also in Spannungsgebiete. Also das ist nicht gerade eine sehr griffige und umfassende Ausschlusspolitik, die da bei der DZ-Bank betrieben wird. Die DZ-Bank erklärt, zu Investments in einzelne Firmen könne man sich nicht äußern. Das Unternehmen ThyssenKrupp betont, alle U-Boote unterlägen den, Zitat, strengen Regeln des Rüstungsexportes und seien mit den, Zitat, verantwortlichen Stellen der Bundesregierung durchgesprochen. Airbus hat auf die Anfrage des WDR nicht geantwortet. Es gibt keine unsauberen Geschäfte, es sei denn, sie sind kriminell. Es ist halt so, dass, sagen wir mal, der Kunde, der sich genau 2 Stunden Zeit nimmt, um etwas ökologisch Gutes zu tun, sich wahrscheinlich nicht die Mühe macht, sich mal anzuschauen, wie die Zentralbank sich versucht zu refinanzieren. Denn dann wird er wahrscheinlich etwas irritiert sein. Und es kann durchaus sein, dass also der Marketingabteilung der ethischen Bank das nicht so unrecht ist. Axel Köhler-Schnurer aus Düsseldorf, Diplomkaufmann, hat die Stiftung Ethikon für Ethik und Ökonomie gegründet. Er ist Kunde bei der GLS und der Ethikbank. Er will diese anderen Banken wachsen sehen und sie kritisieren. Es ist natürlich ein kritischer Punkt, wenn die GLS-Bank, die ja nun schon mehrere hundert Beschäftigte hat, wenn es dort keine gewerkschaftlichen Interessensvertretungen gibt. Es gibt dort keine Vertrauensleute, es gibt dort keine Betriebsräte. Das ist ein bedenklicher Punkt. Da müssen die Kunden aufwachen und müssen das einfordern. Der Vertrauenskreis der GLS-Bank ist eine betriebsratähnliche Einrichtung, gar keine Frage. Der Pressesprecher der GLS-Bank, Christoph Lützel. Wir haben mehr Rechte als bei dem Betriebsrat. Wir suchen also auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aus. Rechte und Pflichten immer individuell, immer besonders. Also der Vertrauenskreis ist ja geschaffen worden in den 70er Jahren, als man gemerkt hat, wir brauchen auch eine Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitervertretung. Aber man wollte eben nicht ein Gegeneinander, der Betriebsrat ist ja oft ein gegen eine Geschäftsführung, sondern eine ja, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand. 13 Meter hoch und 40 Tonnen schwer sind die übereinander geschichteten norwegischen Steinquader aus Granit, die in der Eingangshalle der GLS-Bank in Bochum stehen. Von der Spitze rinnt es herunter, das Wasser, die Natur als Sinnbild der Liquidität. Und damit ist klar, diese Banken müssen gefördert und unterstützt werden und insgesamt im Bankenkonzert eine Stimme haben, die gehört wird, die auch den anderen Banken zeigt, dass es da eben jemanden gibt, der ihnen auch mal auf die Finger hauen kann. Andererseits uns aber auch die Gewähr gibt, wenn wir unser Geld dorthin geben, dass damit keine Kanonen und Panzer finanziert werden, dass diese Banken dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel sauber bleiben. Solche Banken, dafür sind sie bedeutsam. Und wenn sie das tun, dann wächst sogar noch eine zweite Bedeutung diesen Banken zu, nämlich, dass sie uns Hoffnung geben. Wenn sie bei uns reinkommen, dann hören sie vielleicht dieses Plätschern. Also das ist praktisch ein in Schalen plätschernder Brunnen, also Wasser, was immer in Bewegung ist. Und dieses Wasser, das symbolisiert den Geldfluss. Der Geldfluss in der Wirtschaft ist eben dadurch gekennzeichnet, dass er immer in Bewegung sein muss. Und um zu symbolisieren, dass Geld eben immer wieder in der Wirtschaft untergehen muss, dieser Brunnen, dieses Plätschern, was Sie hier hören, wenn Sie reinkommen. Verbesser die Welt mit fairem Geld. Wie gut sind Ethikbanken? Ein Feature von Peter Kessen. Es sprachen Daniel Werner, Nicole Engeln und René Oltmanns. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Luise Weigert. Regie Thomas Leutzbach. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.